deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen. Komm, ich reine neu am Place to be. Lederjacke an, ich bin straight dein G. Für deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen. Komm, ich reine neu am Place to be. Lederjacke an, ich bin straight dein G. Du kleine Schlampe, ich war dir nicht gut genug. Dein schwuler Vater, er wollte mich nicht zu Besuch. Gangster Frank White, CCN Crewmember. Fick mal deutschen Rap, dieser Nutte fit in Zuhälter. Du Hundesohn, trau ich rein in meine Nachbarschaft. Ich schick dich aus Berlin verpackt in einen Plastiksack. Mach nicht auf Welle, nur weil du Bastard famous bist. Eine Schelle, jeder Knochen in dem Schädel bricht. Du vergisst, dass es kein Entertainment ist. Guck, wie ich seit 10 Jahren die Mutter von der Szene fick. Diese Szene-Rapper brauchen mich nicht zu quatschen. Ihr Missgeburtenwatsch und Bastarde im Brutkasten. Beiß mich fest wie ein aggressiver Kampfhund. Ihr macht den Mund auf nur dann, wenn ihr Schwanz luscht. Ich bin Schöneberger, scheiß mal auf die Schickeria. Du bist eine Biatch. Für deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen. Komm, ich reine neu am Place to be. Lederjacke an, ich bin straight dein G. Für deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen. Komm, ich reine neu am Place to be. Lederjacke an, ich bin straight dein G. Du kleiner Bastard, du machst jetzt auf undankbar. Ich zieh das Koks durch den eingerollten Hunderter. Ich geb mein Fick auf euch, Deutsch-Rap-Krippelpack. Ihr macht auf anständig, weil ihr keine Nüsse habt. Fick dein Label, dein Trainer und dein Rechtsanwalt. Ich bin der Rapper, der im 7er deine Schwester knallt. Eingeschweißte Kilos zu meinem Kofferraum. Einzelkämpfer Frank, ich kann keinem dieser auch vertrauen. Was für Features, bei mir gibt's kein Posse-Track. Kommt es am Block zu Stress, läufst du wie eine Fotze weg. Wem willst du beeindrucken, Missgestalt? Ich zerstör euch mit Gewalt, weil ihr alles Bitches seid. Komm nach Schöneberg, ich zieh dir deine Jones ab. Wie man ein Banger ist, ich hab es euch vorgemacht. Meine Marke auf der Straße, maskulin. Mein Auto fickt euch alle, Bumblebee. Für deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen. Komm, ich reine neu am Place to be. Lederjacke an, ich bin straight dein G. Für deine Eltern war ich nie ein guter Schwiegersohn. Denn ich lebe in der Gegend, wo die Dealer wohnen.